Erster für den Musikmeister. Ein Lied von David. Zweiter Dök, ein Mann aus Edom, kam zu König Saul. Er sagte zu Saul, David ist bei Ahimelech gewesen. Dritter, warum prahlst du mit deinem Bösen, du starker Mann? Gottes Güte ist immer da. Vierter, deine Worte bringen Schaden, wie ein scharfes Messer. Du planst immer Böses. Fünfter, du liebst das Böse mehr als das Gute. Du sprichst lieber Lügen als die Wahrheit. Sechster, du willst nur Worte sagen, die zerstören. Deine Zunge ist voller Betrug. Siebter, darum wird Gott dich für immer zerstören. Er wird dich aus deinem Haus reißen. Er wird dich aus dem Land der Lebenden entfernen. Achter, gute Menschen werden das sehen. Sie werden Angst haben und über ihn lachen. Neunter, sie werden sagen, das ist der Mann. Er hat Gott nicht als Schutz gehabt. Er hat seinem großen Reichtum vertraut. Er hat sich auf seine Schätze verlassen. Zehnter, ich aber bin wie ein grüner Ölbaum in Gottes Haus. Ich vertraue immer auf Gottes Güte. Elfter, ich will dich immer loben, weil du das getan hast. Vor deinen guten Menschen will ich sagen, dein Name ist sehr gut.